Das Wort, welches Jahwe durch den Propheten Jeremia in Betreff Babels, in Betreff des Landes der Chaldäer geredet hat, verkündet's unter den Völkern und meldet's und pflanzt ein Panier auf. Meldet's, verhehlt nichts. Sprecht, Babel ist erobert, zu Schanden geworden Bel, niedergeschmettert Merodach, zu Schanden geworden sind seine Bilder, niedergeschmettert seine Götzen. Denn von Norden her zieht ein Volk wieder es heran, das macht sein Land zur Einöde, dass kein Bewohner mehr darin zu finden ist, Menschen, wie Vieh flüchten, gehen davon. In jenen Tagen und zu jener Zeit, ist der Spruch Jahwes, werden die Israeliten kommen, zusammen mit den Judäern, unter unaufhörlichem Weinen werden sie dahinziehen und Jahwe, ihren Gott, suchen. Nach dem Zion werden sie fragen, ihr Angesicht hierher gerichtet, sie kommen und schließen sich an Jahwe zu einem immerwährenden, nie mehr vergessenen Bunde. Wie verlorene Schafe war mein Volk, ihre Hirten leiteten sie in die Irre, auf Berge hin verführten sie sie, vom Berg zum Hügel zogen sie fort, vergaßen ihre Lagerstätte. Alle, die auf sie stießen, fraßen sie, und ihre Widersacher sprachen, wir laden keine Schuld auf uns. Dafür, dass sie sich an Jahwe, der Aue der Gerechtigkeit und der Hoffnung ihrer Väter, Jahwe, versündigten. Flüchtet aus dem Bereiche von Babel und verlasst das Land der Chaldäer und seid wie Böcke vor der Herde her. Denn fürwahr, ich will wieder Babel einen Haufen gewaltiger Völker aus den Ländern des Nordens anreizen und heranziehen lassen, die sollen sich wieder es aufstellen, von dort aus wird es erobert werden. Ihre Pfeile gleichen einem glücklichen Helden, der nicht unverrichteter Sache umkehrt. Und so soll Chaldäa eine Beute werden, alle, die darin Beute machen, sollen genug haben, ist der Spruch Jahwes. Ja, freut euch nur, ja, frohlockt nur, ihr Räuber meines Eigentums, ja, springt nur fröhlich wie eine dreschende junge Kuh und wiehert wie die Hengste. Eure Mutter wird gänzlich zu Schanden, schämen muss sich, die euch geboren, sie, die nun das letzte der Völker, eine Wüste, Dürre und Steppe. Ob Jahwes Groll wird's unbewohnt bleiben und ganz und gar einöde werden, jeder, der an Babel vorüberzieht, wird sich entsetzen und zischen wegen aller ihrer Wunden. Stellt euch ringsum wieder Babel auf, all ihr Bogenschützen. Schieß auf es, spart die Pfeile nicht, denn an Jahwe hat es sich versündigt. Erhebt ringsum Jubelgeschrei über es hat sich ergeben, gefallen sind seine Stützen, eingerissen seine Mauern. Weil es die Rache Jahwes ist, rächt euch an ihm. So wie es verfuhr, verfahrt mit ihm. Rottet aus Babel aus, die da sehen, samt denen, die zur Erntezeit die Sichel führen. Von dem gewalttätigen Schwerte werden sie sich ein jeder zu seinem Volke wenden und ein jeder in seine Heimat fliehen. Wie ein versprengtes Schaf ist Israel, das Löwen verjagt haben, zuerst hat es der König von Assur angefressen, und nun zuletzt hat Nebukadrezar, der König von Babel, ihm die Knochen abgenagt. Darum spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, also, fürwahr, ich will den König von Babel und sein Land heimsuchen, wie ich den König von Assur heimgesucht habe. Und will Israel wieder auf seine Aue zurückführen, dass es auf dem Karmel und in Basan weide und auf dem Gebirge Ephraim und in Gilead seinen Hunger stille. In jenen Tagen und zu jener Zeit, ist der Spruch Jahwes, wird man nach der Verschuldung Israels suchen, aber sie ist nicht mehr vorhanden, und nach den Sünden Judas, aber sie sind nicht mehr zu finden, denn ich werde denen, die ich übrig lasse, vergeben. Wieder das Land Doppelempörung, zieh wieder es heran. Und wieder die Bewohner der Stadt Heimsuchung, stich nieder hinter ihnen her, vollstrecke den Bann, ist der Spruch Jahwes, und handle genau, wie ich dir befohlen habe. Horch! Krieg im Land und gewaltige Zerschmetterung. Wie ist doch der Hammer, der die ganze Erde schlug, abgehauen und zerschmettert? Wie ist doch Babel ein Gegenstand des Entsetzens geworden unter den Völkern? Ich legte dir Schlingen. Und so wardst du gefangen, Babel, ohne dass du dich dessen versahst. Du wardst ertappt und wardst gefasst, denn wieder Jahwe erkühntest du dich zu streiten. Jahwe hat seine Rüstkammer aufgetan und die Waffen seines Grimms hervorgeholt, denn Arbeit gibt's für den Herrn, Jahwe der Herrscharen, im Lande der Chaldäer. Rückt von allen Enden her wieder es heran. Öffnet seine Scheuern. Schüttet es auf gleich Gaben und vollstreckt an ihm den Bann. Es bleibe von ihm kein Überrest. Stecht alle seine Fahnen nieder, zur Schlachtung sollen sie niedersinken. Wehe ihnen, denn ihr Tag ist gekommen, die Zeit ihrer Heimsuchung. Horch! Flüchtende und Entronnene aus dem Lande Babel, um auf dem Zion zu verkünden, dass Jahwe, unser Gott, Rache übt, Rache für seinen Tempel. Bietet Schützen wieder Babel auf, alle, die den Bogen spannen. Lagert euch ringsum wieder es. Kein Entrinnen soll's für es geben. Vergeltet ihm nach seinem Tun. Ganz so wie es verfuhr, verfahrt mit ihm, denn wieder Jahwe, wieder den Heiligen Israels, hat es frech sich aufgelehnt. Darum sollen seine jungen Männer auf seinen Straßen fallen und alle seine Kriegsleute jenes Tags hinweggetilgt werden, ist der Spruch Jahwes. Fürwahr, ich will an dich, Frechheit, ist der Spruch des Herrn Jahwe der Heerscharen, denn dein Tag ist gekommen, die Zeit, da ich dich heimsuche. Nun soll Frechheit straucheln und fallen, und niemand wird ihr aufhelfen, und ich will Feuer an ihre Städte legen, dass es alles, was rings um sie her ist, verzehre. So spricht Jahwe der Heerscharen, vergewaltigt sind die Israeliten und die Judäer zumal, und alle, die sie in Gefangenschaft geführt haben, halten sie fest, weigern sich, sie loszulassen. Doch ihr Erlöser ist stark, Jahwe der Heerscharen ist sein Name, er wird mit Eifer ihre Sache führen, damit er Ruhe schaffe der Erde, aber Unruhe den Bewohnern Babels. Auf! Schwert, über die Chaldäer her, ist der Spruch Jahwes, und über die Bewohner Babels, seine Obersten und seine Weisen. Auf! Schwert, über die Schwätzer, dass sie sich als Toren erweisen. Auf! Schwert, über seine Helden, dass sie verzagen. Auf! Schwert, über seine Rosse und seine Wagen und über das ganze Völkergemisch in seinem Bereiche, dass sie zu Weibern werden. Auf! Schwert, über seine Schätze, dass sie ausgeraubt werden. Auf! Schwert, über seine Gewässer, dass sie vertrocknen. Denn ein Land der Götzenbilder ist es, und mit den Schreckgestalten gebärden sie sich wie Wahnsinnige. Darum werden Wildkatzen mit Schakalen zusammenwohnen, und Strauße werden darin wohnen, nimmermehr aber soll es wieder besiedelt sein, noch bewohnt auf Geschlecht und Geschlecht. Wie Gott Sodom und Gomorra und ihre Nachbarstädte von Grund aus zerstörte, ist der Spruch Jahwes, soll auch dort niemand wohnen, noch ein Mensch darin weilen. Schon kommt ein Volk von Norden her, schon erheben sich eine gewaltige Nation und mächtige Könige vom äußersten Winkel der Erde. Bogen und Wurfspieß führen sie, grausam sind sie und üben kein Erbarmen. Ihr Lärmen tost dem Meere gleich und auf Rossen reiten sie, gerüstet wie ein Kriegsmann zum Kampfe wider dich, Tochter Babel. Der König von Babel vernahm die Kunde von ihnen, und schlaff sinken seine Hände, Angst hat ihn erfasst, zittern, wie eine Gebärende. Fürwahr, einem Löwen gleich, der aus dem Dickicht des Jordan zur immerprangenden Aue hinaufsteigt, so jage ich sie ihm nur von dannen und wer erwählt ist, den setze ich darüber. Denn wer ist mir gleich und wer will mich zur Rechenschaft ziehen, und wo wäre der Hirte, der vor mir standhalten könnte? Darum hört den Ratschluss Jahwes, den er in Betreff Babels gefasst hat, und seine Gedanken, die er in Betreff des Landes der Chaldäer hegt, wahrlich, man soll sie fortschleppen, die geringsten der Schafe. Wahrlich, entsetzen soll sich über sie die Aue. Vom Rufe, Babel ist genommen, erzittert die Erde, und ihr Wehgeschrei hört man unter den Völkern.